Der Vorsitzende der uruguayischen Bewegung vom 26. Mai, Rubén María Vera, richtete am 23. Mai ein Glückwunsch-Telegramm an Genossen Kim Jong-un. Darin unterstrich er, die ganze Welt sehe in der Partei der Arbeit Koreas ein uneinnehmbares Bollwerk, das den neuen Weg des Sieges im ruhmreichen Kampf erhelle. Zu dieser Zeit habe er den historischen Bericht des Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, auf dem Parteitag gehört und sende ihm den herzlichsten Glückwunsch des uruguayischen Volkes. Er gratuliere Genossen Kim Jong-un zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas und unterstütze seinen Bericht und die Tätigkeit der Partei der Arbeit Koreas voll und ganz. Er wünsche ihm einen größeren Erfolg.